Kapitel 18 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die erste Saat. Hier ist die Stätte, seht, hier fällten den unbetretenen Urwald wir. Mit unserem Schweiße hier bestellten wir das jungfräuliche Revier. Hier soll die Heimat sich erneuen. Hier, von Europa wir verbannt, wollen wir den ersten Samen streuen in dieses neue, fremde Land. Reicht her das Korn, o sei willkommen, du, unsere Heimat, teure Frucht, die wir als Erbschaft mitgenommen, als Pfand der Zukunft auf der Flucht. Als wär's ein Kind, das wir versenken, so streut dich zögernd unsere Hand und unsere tiefsten Herzen denken an das geliebte Vaterland. Als du zuerst emporgewachsen, ein grüner Halm aus dunkler Gruft, am Elbestrand im schönen Sachsen, da küsste dich die deutsche Luft. Da schien auf dich, da floss hernieder die deutsche Sonne, deutscher Tau, und deutscher Lerchen süße Lieder begrüßten die geschmückte Au. Drauf, als die Halme höher rauschten, als schon die Frucht im Keime schwoll, o Gott, da standen wir und lauschten, wehmütiger Erwartung voll. Und als sich wiegten deine Ähren, gekleidet all in lautres Gold, o damals, damals wie viel Zähren, sind abwärts in den Staub gerollt. Denn ach, schon suchten die Gedanken fern über Meer ein neues Ziel. Im Geiste schon sahen wir uns schwanken, fernhin auf ungewissem Kiel. Was nützt es, dass geerntet werde? Was wogt das Korn? Was blüht der Wein? Soll nimmer doch auf deutscher Erde der Freiheit teure Saat gedeihen. Und als man unter Spiel und Scherzen das reife Korn in Garben flocht, wie hat er schon in Abschiedsschmerzen der Busen ängstlich uns gepocht. Die andern schwangen sich im Tanze, da schrie die Fiedel, klang das Horn. Doch wir, im letzten Abendglanze, wir banden schweigend unser Korn. Nicht eine Handvoll Erde nahmen wir zum Valet von unserer Flur, nur deutsche Frucht, nur deutscher Samen, denn Leben bringt Lebendiges nur. Und wie ein Fähnrich seine Fahne pflanzt auf des letzten Walles Rand, so, jenseits nun dem Ozeane, wird es gepflanzt in fremdes Land. O du, gesät in guter Stunde, du Samen unseres Vaterlands, wachs und gedeih in fremdem Grunde, in einer andern Sonne Glanz. Es wird dich keine Lerche grüßen, wie du sie einst vernommen hast. Kein Kranz von Rosen wird versüßen des heißen Erntetages Last. Und doch, will's Gott, so sollst du sprießen in stolzen Halmen, frei und stark, und freie Männer sollen genießen dein vaterländisch deutsches Mark. So, während wir an fremdem Strande mit Tränen unsere Aussaat weihen, o möge so im Vaterlande der Freiheit teure Frucht gedeihen. Ende von Kapitel 18.